Ihr könnt mit uns kein Brot brechen, am Tisch sitzen, in diesen Kreisen nicht mitmischen. Für Kripos bin ich Mike Myers, ihr Rap-Vögel seid pleite Geiers, weil Zahlen nicht lügen, guck auf die Tabelle. Ich bin im Ghetto wie Raubüberfälle, Sonny's back, Mission complete. Rapper wollen Ghetto sein, wissen nicht wie. König im Dschungel und König im Affenstall, mache nicht mit bei dem Maskenball. Mein Palast wie der Taj Mahal, EGJ macht Gewinne wie Vattenfall. Yeah. Das ist Classic, so wie Schindlers Liste. Ihr seid alle weg, wenn ich nur einmal mit dem Finger schnipse. Geheimes Wissen wie die Freimaurer. Ich heb ab und meine Air Max Sohle bleibt sauber. Du kannst mit uns kein Brot brechen, Brot brechen, Brot brechen. Nicht an unserem Tisch sitzen, Tisch sitzen, Tisch. Wir sind ein paar Stufen über und nicht neben euch. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind, Dicker, Dicker. Du kannst mit uns kein Brot brechen, Brot brechen, Brot brechen. Nicht an unserem Tisch sitzen, Tisch sitzen, Tisch. Wir sind ein paar Stufen über und nicht neben euch. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind, Dicker, Dicker. Ah, shit ist so classic, heiliger Gral. Shit ist so classic wie Heimatkanal. G.O.A.T. wie Muhammad Ali. Bitch, ich bin fake, dein Kamerateam. Jeden Tag overdress. Im November ist alles vorbei wie Oktoberfest. Im November wie Hanukkah. Dieses Jahr trag ich Camouflage. Ah, shit ist classic wie die Reeboks. Ah, ich steh ganz oben wie ein Briefkopf. Ah, Goldkehle so wie Karel Gott. Ah, für immer, immer jung, Mazeltopf. Was die rappen ist kein Image, das ist Science Fiction. Classic zählt zu den geschichtlichen Ereignissen. Mein Montag besser als dein Samstag oder Sonntag. Denn ich hänge mit Pokerräubern oder mit Pokerhunters. Du kannst mit uns kein Brot brechen, Brot brechen, Brot brechen. Nicht an unserem Tisch sitzen, Tisch sitzen. Wir sind ein paar Stufen über und nicht neben euch. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind, Dicker, Dicker. Du kannst mit uns kein Brot brechen, Brot brechen, Brot brechen. Nicht an unserem Tisch sitzen, Tisch sitzen. Wir sind ein paar Stufen über und nicht neben euch. Aus welchem Holz wir geschnitzt sind, Dicker, Dicker, Dicker.